In der islamischen Theologie gelang solch eine Weiterentwicklung nicht. Reza Hayatpur, ein ehemaliger schiitischer Geistlicher, der jetzt an der Universität Bamberg arbeitet, meint dazu: Die historisch-kritische Methode, die sich seit der Aufklärung bis heute im westlichen Bildungswesen durchgesetzt hat, konnte nicht ansatzweise das Interesse der islamischen Theologen wecken. Glaubensinhalte und Offenbarungstexte dürfen nach der offiziellen Theologie keiner historisch-kritischen Methode unterzogen werden. Theologen, die dies taten oder tun, erhalten keine Lehrstühle oder werden sogar verfolgt. Das gilt für Iran und Ägypten gleichermaßen. Mit anderen Worten, die vorherrschende Theologie des Islam verweigert sich in ihrer Gesamtheit der Aufklärung und bleibt damit vormodern. Damit stehen gemäßigte und radikale, ja gewalttätige Auffassungen immer wieder unvermittelt nebeneinander. Zitat: Der Imam einer Genfer Moschee, Hani Ramadan, sorgte für Irritation, als er die Steinigung für Ehebrecherinnen verteidigte. Sein eigener Bruder, der Sozialwissenschaftler Tariq Ramadan, drängt dagegen auf ein Moratorium für körperliche Strafen in der islamischen Welt. Zitat Ende. Der Spiegel resümiert: Länger, so viel lässt sich sagen, scheint der Weg der Frauen im Islam jedenfalls zu sein. Der Koran habe einen absoluten Wahrheitsanspruch, schreibt der deutsche Orientalist Tilman Nagel. Darum halten die meisten Muslime den Wechsel der Religion, die Apostasie, für eine schwere Sünde. Für die nach Ansicht vieler Islamgelehrter in Saudi-Arabien und Afghanistan die Todesstrafe angemessen wäre. Dabei ist gerade der Wechsel der Religion oder der Übergang zum Atheismus der eigentliche Testfall für Religionsfreiheit. Wo dieser nicht ohne Gefahr und ohne Sanktionen möglich ist, kann von Religionsfreiheit nicht gesprochen werden. Der wichtigste Indikator für das Versagen des Islam, endlich Frieden mit der Moderne zu machen, sei seine tief verwurzelte Feindschaft gegenüber dem Pluralismus, schreiben die britischen Journalisten John Micklethwaite und Adrian Wooldridge. Die Koexistenz verschiedener Weltsichten ist ein entscheidendes Kennzeichen der Moderne. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Islam in der großen Mehrheit seiner Strömungen der Aufklärung verweigert und dem Pluralismus ablehnend gegenübersteht, kann er nicht gedacht werden ohne Islamismus und Terrorismus, auch wenn 95% der Muslime friedliebend sind. Die Übergänge sind zu verschwommen, die Ideologien zu stark und die Dichte gewalttätiger und terroristischer Ereignisse ist zu groß. Die Muslime in Deutschland und im übrigen Europa unterliegen einem fremden kulturellen und religiösen Einfluss, den wir nicht überblicken und schon gar nicht steuern können. Wir dulden das Anwachsen einer kulturell andersartigen Minderheit, deren Verwurzelung in der säkularen Gesellschaft mangelhaft ist, die nicht unsere Toleranzmaßstäbe hat und die sich stärker fortpflanzt als ihre Gastgesellschaft. Wir dürfen die widersprüchlichen Bewegungen in der islamischen Welt und die Tendenz zur Ausbreitung von Radikalisierung nicht ausblenden, die übrigens nichts mit Armut und Unbildung zu tun hat, wie immer wieder suggeriert wird. Die Geschichte des islamischen Terrorismus zeigt vielmehr, dass gerade gebildete junge Männer aus wohlhabenden muslimischen Familien und zunehmend auch Konvertiten aus europäischen Ländern besonders anfällig sind für radikale Positionen bis hin zur Unterstützung von Terror. Claude Berryby hat 285 Biografien von Märtyrern ausgewertet, deren Tod in Hamas-Zeitschriften gemeldet wurde. Sie kommen selten aus armen Familien und haben vielfach ein College oder eine Universität besucht. Auch Navid Kermani beklagt die intellektuelle Auszehrung des orthodoxen Islam. Er weist darauf hin, dass die Attentäter und Terroristen eben nicht aus den Parallelgesellschaften kommen, sondern eher aus bürgerlichen, gebildeten Schichten, wo die Hinwendung zum Islamismus eine romantische Suche nach den vermeintlichen eigenen Wurzeln sei, deren Überlieferung aber falsch verstanden werde, weil im Islamismus Eindeutigkeit und damit Radikalität an die Stelle der überlieferten islamischen Vieldeutigkeit trete. Im Übrigen bestreitet er nicht, dass die islamistischen und damit potenziell auch terroristischen Tendenzen in der gesamten islamischen Welt zunehmen. Das bestätigt die Statistik. Gewalt und Terror aus der islamistischen Ecke nehmen weltweit nicht ab, sondern zu. Im Jahr 2009 gab es in den USA so viele terroristische Anschläge und Attentatsversuche wie in keinem Jahr seit dem 11. September 2001. Die unscharfe Trennlinie zwischen Islam und Radikalität, Fundamentalismus und Gewalt, die hohe Fertilität der muslimischen Migranten und die Einschränkung der Frauen, die viele abstößt, das alles bereitet der nicht-muslimischen Bevölkerung Sorgen und lässt ihre Ablehnung wachsen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Diese Sorgen, ob berechtigt oder nicht, werden denunzierend als Islamophobie bezeichnet, ein Begriff, der gerne in einem Atemzug mit Rassismus und Antisemitismus genannt wird. Das soll einschüchternd wirken. Der türkische Ministerpräsident Erdogan benutzt das Wort besonders oft und wird sich etwas dabei denken.